Ich erinnere mich, wo ich das erste Mal durch meine Stadt lief. An die Zeit, wo ich die ersten Zahlen auf meinem Blatt schrieb. Ich weiß, den Weg, den ich gehe, wird ein langer Gang. Obwohl die Freunde da sind, bleibt es immer ein Einzelkampf. Was ich alleine fand, ist der Rap dann das, was mir bleibt. Trauer und Schmerz ist der Grund, warum ich das hier schreibe. Obwohl es endlos scheint, gebe nicht auf. Ich würde gerne weinen, doch habe jede Träne verbraucht. Ich blick ins Leere aus, so düster wie ein Friedhof. Gott gab mir eine Frau zum Lieben, denn ich war ziellos. Denn die Liebe war das Wertvollste, was ich je besessen hab. Ich hab's Gefühl, als ob ich mich schon selbst vergessen hab. Es ist die Erinnerung des Schmerz, was der Hass mir zeigt. Es geht an uns Gegner, weil der Hass hier bleibt. Ready to die, wie ein Soldier, steh ich bereit. Pizza, denn oh, das ist für die Ewigkeit. Ich gab doch alles im Fuck, ich bin hier gerannt, mein Weg. Und ich wusste damals schon, dass mich mein Flügel weit trägt. Ruf auf meine Heimat, mein Leben, mein ganzer Stolz. Die Scheiß-Hater sorgen dafür, dass ich wie ein Panzer roll. Junge, gib nicht auf, halt dein Blick geradeaus. Hör auf dein Bauch, finde deinen Weg und lauf. Los, lauf, geh deinen Weg, gib nicht auf. Und steht dir jemand im Weg, heb deine Faust. Weißt du, wie es ist, wenn man keine Perspektiven sieht und dich der ganze Hass auf deinem verdammten Leben zieht? Du den ganzen Tag nur austickst, dich schon aufgibst, weil du jetzt wieder durch Rauschgift gut drauf bist. Mir wollen Leute etwas übers Leben erzählen, obwohl diese Pisser nicht wissen, was mich für Probleme quälen. Wissen nicht mal, wie es ist, wirklich Scheiße zu fressen, meinen Teil zu retten, doch habe die alten Zeiten vergessen. Dann wirst du noch von deinem Bruder verraten, meine cool zu sein, weil sie mit nem Basie durch deine Bude rasten. Und ja, ihr habt recht, ich bin ein asozialer Penner, häng auf der Straße und box der Hänger für nen Tenner. Doch ich kann mit Sicherheit heute sagen, ich habe niemals meinen Bro oder meine Leute verraten. Nur Druck auf der Brust, mir fällt das Atmen schwer. Sieh das Licht nicht mehr, als ob ich lebendig begraben wär. Bin kein Millionär, doch ich weiß, wie man sein Geld macht. Schau dir doch die Welt an, eine kaputte Gesellschaft. Und der ganze Abfuck scheint kein Ende zu finden. Egal, ich kämpf trotzdem weiter, bis meine Kräfte schwinden. Junge, gib nicht auf, halt dein Blick geradeaus. Hör auf dein Bauch, finde deinen Weg und lauf. Los, lauf, geh deinen Weg, gib nicht auf. Und steht dir jemand im Weg, heb deine Faust.